Ja, auch von mir aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Und die Lieder waren nicht abgesprochen. Ich kannte sie zwar, ja, du hast mir die, glaube ich, kurz durchgegeben. Nee, Thomas hat mir das kurz gesagt, gestern Abend noch. Aber gerade dieses Lied auch, seid still und erkennt. Ich glaube, das wird sich so ein bisschen durch die Predigt ziehen. Das ist was, das sollte uns und das wird uns beschäftigen. Und ich glaube, der ein oder andere hat, da schließe ich mich eigentlich voll mit ein, auch manchmal ein Problem, in die Stille zu gehen oder stille zu werden, weil die Zeit heute so schnell dreht und alles so vollgepackt ist. Eigentlich war an diesem Wochenende dieses Gebetsseminar geplant. Da wollten wir uns zusammensetzen, uns mit Gebet befassen. Das haben wir vor 2 Wochen, glaube ich, entschieden, dass wir es verschieben. Der Termin, der steht noch nicht fest und da gab es verschiedene Gründe, da mag ich gar nicht drauf eingehen. Ich habe für mich gefragt, ist das jetzt nur dumm gelaufen oder hat der Widersacher probiert, das erstmal zu verhindern? Ist ihm das geglückt oder war der Zeitpunkt einfach noch nicht dran? Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Ich glaube jedenfalls, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und dass jeder für sich mit dem Thema Gebet, was wir uns dieses Jahr auf die Fahne geschrieben haben oder auf die Tafel, dass wir uns da persönlich mit befassen. Ich habe diese Woche auch mit dem Ruben Vetter noch telefoniert, der eigentlich den Einstieg an dem Freitag machen sollte. Und habe ihm auch gesagt, dass wir das verschoben haben. Und er lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Und ganz besonders hat er gesagt, grüß mir Helga und Erich. Habe ich das hiermit getan. Ja, heute geht es auch wieder um das Thema Gebet. Es geht speziell um das Thema Hören. Wir haben es schon, Gottes Stimme hören, haben wir schon in der Lesung erfahren, haben wir schon mitbekommen. Ich mag jetzt zu Anfang auch noch beten. Ja, Vater, ich danke dir einfach, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns unter dein Wort stellen können. Und ja, ich bitte dich, nimm du mich in die Hand, lass mich die richtigen Worte wählen, die du einfach deinen Kindern ja sagen möchtest und lass die Worte auch in offene Herzen fallen, dass sie einfach das tun, wozu du sie aussendest, dass sie ja uns verändern, dass wir von dir verändert werden, ja immer mehr so, wie du das möchtest. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, es geht um Hören, um Gottes Stimme hören. Ich möchte mit uns zu Anfang einen kleinen Hörtest machen. Dafür brauche ich einen Freiwilligen. Tabitha. Ja, geht. Komm mal vor. Ist nicht schlimm. Darfst du setzen? Ach ja. Siehst sowieso müde aus. Ich hab dir eine Schlafmaske mitgebracht. Alles gut. Geht's? So, deine Aufgabe ist, meine Stimme unter ein paar anderen rauszuhören. So, und jetzt brauche ich noch 4 andere. Michael. Ach. Okay. Ich suche die mal aus, ohne den Namen zu nennen. Ja? Ihr kommt mal nach vorne, bitte. So, wir werden alle den gleichen Satz dir zusprechen und wenn du sicher bist, dass ich das bin, dann meldest du dich. Okay. Dann setzen wir den Namen ein. Guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen, Tabitha. Schön, dass du hier bist. Guten Morgen, Tabitha. Schön, dass du hier bist. Das war jetzt nicht so sehr schwierig, ne? Okay, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Jeder von uns wird jetzt einen persönlichen Satz hier notieren. Nehmt euch mal alle einen Zettel. Ich das meine. So. Verteilen Sie mal bitte. So, und jeder kann sich einen Stift nehmen. Bitte notiert hier einen persönlichen Satz. Ist egal, was ihr da hinschreibt. Das mache ich auch. Und ich möchte, dass Anja dann die Sätze Tabitha vorliest und du, Tabitha, sagst dann, welcher Satz von mir ist. Ich gebe dir mal das Mikrofon und ja, jetzt stellen wir uns hier wahllos in der Reihenfolge und du liest der Reihe nach vor und Tabitha, du sagst dann, wenn ich den Satz gesagt hätte. Aber Anja spricht denn. Okay. Hi Tabitha, werd bald wieder gesund. Ich freue mich, dass heute schönes Wetter ist. Schön, dass du die Heizkörper im Jugendraum streichen willst. Das ist richtig. Das ist richtig. Sie hat schon gesagt, dass ich das bin. Also, okay, vielen Dank an euch. Ihr könnt die Maske wieder abnehmen. Ihr dürft euch wieder setzen. Vielen, vielen Dank. War das schwer? Ja, es ist schon schwieriger zu wissen, ob derjenige das gesprochen hat, wenn man die Stimme nicht hört. Wenn man die Stimme hört, ist das ganz einfach. Obwohl, wenn man ihn gar nicht kennt, ist auch das schwierig. Aber da wir schon etwas zusammen erleben, da wir schon etwas zusammen besprechen, da wir uns ein Stück weit zumindest kennen, war das jetzt nicht so schwierig. Aber so müssen wir Gott kennen, um die Stimme Gottes zu hören. Dieser Samen, der Samuel, mit dem haben wir uns, oder mit dem nicht, aber mit der Mutter haben wir uns eigentlich bei dem Gebetsseminar mit dem Ralf Mühe beschäftigt. Das war die Geschichte von Hannah, die er hier eindrücklich in dem Gottesdienst auch erzählt hat, wo Hannah keine Kinder bekommen hatte und Penina sie immer geärgert hat und aufgezogen hat und wie sie schließlich im Tempel Gott ihr Leid geklagt hat und ja, Gott ihr Anliegen einfach erhört hat und ihr ein Kind geschenkt hat, den Samuel. Und sie hat auch ihn, nachdem sie ihn abgestillt hat, Gott zurückgegeben, hat ihn in den Tempel gegeben, hat ihn zu Eli gegeben, dort ist er groß geworden. Und dort hat er mit Sicherheit auch eine ganze Menge von Gott gehört. Das heißt, die Voraussetzung, Gott zu hören, ist auch Gott ein Stück weit zu kennen. Und er ist dort mit Sicherheit von Eli gelehrt worden. Aber er hat diese Stimme Gottes noch nicht gehört zu dem Zeitpunkt. Wir haben gehört, dass er dreimal sofort aufgesprungen ist, zu Eli gelaufen ist und Eli hat gesagt, willst du hier, kannst dich wieder hinlegen. Aber Eli war derjenige, der es gemerkt hat, dass der Herr Samuel gerufen hat. Und erst dann, als er bereit war, dann, als er gesagt hat, Herr, dein Diener hört, dann hat der Herr weitergeredet. Ich glaube, dass das bei uns ähnlich ist. Dass wir über die Bibel, über Gottes Wort, über das, was wir auch hier im Gottesdienst hören, auch schon eine ganze Menge wissen, aber dass wir manchmal die Stimme des Herrn nicht so richtig unterscheiden können. Weil sie nicht immer ja, so als Donnerstimme, wie man sich das vielleicht so vorstellt, zu hören ist. Im Paradies war es einfach. Da ging Gott einfach umher und hat mit Adam und Eva geredet. Wir finden das auch, ja, gerade nach dem Sündenfall sehr eindrücklich, wo im 1. Mose 3 steht, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gebüschs, des Gartens. Muss man auch richtig lesen, ne? Die haben das richtig gehört. Auch Mose, im 4. Mose habe ich einen Vers gefunden, wo es ja, augenscheinlich eine echte Stimme, eine richtige Stimme ist, die zu Mose spricht. Jedes Mal, wenn Mose in das Zelt Gottes ging, um mit dem Herrn zu reden, da ging es schon um ein Gespräch, genau wie im Garten, da haben die auch mit Gott einfach so geredet, hörte er die Stimme von der Deckplatte her, die auf der Bundeslade ruhte. Und zwar von dem Raum zwischen den beiden Cherubim. Auf diese Weise sprach der Herr zu ihm. Das ist so übermittelt und ich kann nicht sagen, ob andere Menschen das jetzt auch gehört haben, das steht da nicht, das ist da nicht beschrieben. Oder ob nur Mose das so gehört hat. Wir wissen, bei der Bekehrung von Paulus, ja, da gab es ein helles Licht und hat Jesus einfach aus dem Nichts sozusagen zu ihm gesprochen und die anderen haben gar nichts gehört. Oder Gott spricht aus dem Feuer und andere verstehen das gar nicht. Das ist persönlich für dich und so geht uns das mitunter auch, wenn wir die Stimme Gottes ja nicht als Stimme hören. Es gibt verschiedene Wege, einfach wie wir die Stimme Gottes hören können. Ich weiß nicht, wer von euch hat die Stimme Gottes schon gehört? Einfach mal so kurz. Okay. So, und es war, gut, es kann eine Stimme gewesen sein, aber es kann ja mit Sicherheit auch aus anderen Dingen passieren. Ich denke, das Wichtigste ist unsere Bibel. Das ist Gottes Wort. Und ja, dort können wir es im Grunde nachlesen. Das ist für mich so etwas wie eine Voraussetzung. Du musst, genau wie dieser Samuel, eigentlich Gott kennen, um die Stimme zu erkennen. So wie Tabitha, wenn sie mich jetzt gar nicht kennen würde, oder wenn wir da jemand hingesetzt hätten, der mit mir überhaupt keinen Kontakt hat, dann hätten wir 5 Sätze vorgelesen, die grundverschieden sind. Und das wäre, also wenn es rausgekommen wäre, ein reiner Zufall gewesen. Aber sie wusste ganz genau, okay, das ist der Wolfgang. Da haben wir Donnerstag noch drüber geredet. Und das passiert halt nur, wenn wir im Gespräch sind, wenn wir was voneinander wissen. Und die Bibel, da steht ganz, ganz viel drin. Und die Gefahr besteht auch, dass man sich das rauszieht, was man gerade möchte. Also eindrücklich finde ich eine Stelle in den Sprüchen. Da steht einmal in Vers 4, lass dich nicht auf dumme Argumente eines Narren ein, denn sonst stellst du dich ihm gleich. Also wir sollen uns nicht auf Argumente von Narren einlassen. Vers 5, widerlege die dummen Argumente des Narren, damit er sich nicht für weise hält. Hä? Was denn jetzt? Da muss ich mich doch drauf einlassen. Was soll ich denn jetzt tun? Ich glaube, da brauchen wir den lebendigen Geist, den Heiligen Geist in uns, der uns in der Situation, wo wir gerade sind, sagt, was jetzt wirklich angesagt ist, was wichtig ist. Das heißt, die Bibel, ich glaube, da diskutieren wir nicht drüber, das ist die absolute Grundlage, das ist wichtig, dass wir sie kennen. Die Predigt kann einen ansprechen, vielleicht einen Satz, vielleicht, ja, eine Richtung, die ich im Leben verändern sollte. Mit Sicherheit habt ihr das schon erlebt, dass euch irgendein Satz trifft, dass er euch begleitet, dass er euer Leben verändert. Mit Sicherheit eine Form, wie Gott in euer Leben hineinsprechen kann. Ich denke aber auch an ein gutes Buch. Es gibt viele Menschen, die haben ja, Glauben erlebt, die haben das dann, haben sich die Mühe gemacht und haben das aufgeschrieben und das kann uns auch bereichern. Auch dadurch kann Gott zu uns sprechen. Und da ist nicht alles gleich. Auch aus der Bibel wird dich vielleicht der Vers ansprechen und dich ein anderer. Der Monatsspruch ist übrigens unser Trauspruch. Das können Veranstaltungen sein. Der Männertag letzten Samstag war sehr schön. Ja, viele Gedanken sind einfach hochgekommen und die mich immer noch beschäftigen. Ja, und deswegen bin ich auch froh, dorthin gefahren zu sein, diese Mühe auf mich genommen zu haben. Ja, sich den Samstag, ja, es gibt auch andere Sachen, wie man verbringen kann, einfach aufzumachen, dorthin zu fahren. Ja, und dort beschenkt zu werden. Der Impulstag, der ansteht in Buxtehude, mit Sicherheit eine gute Gelegenheit. Gott kann aber auch durch Gedanken in deinem Kopf einfach zu dir reden. Ohne dass du eine Stimme hörst, ohne dass du ein Buch liest, ohne dass du einen Film guckst, was weiß ich. Gedanken, die in deinem Kopf hochkommen. Glaubt ihr das? Da müssen wir halt lernen, das auseinanderzuhalten. Es können drei Stimmen sein, die in deinem Kopf sind. Der Herr wohnt in uns, keine Frage. Es kann unsere eigene Stimme sein, die wir ja auch immer gerne hören, weil sie uns meistens so ein bisschen nach dem Mund redet. Es kann aber auch der Widersacher sein. Und wir müssen lernen, das auseinanderzuhalten. Sonst sind wir nicht sicher in dem, was wir tun. Das können Stimmen von außen sein. Vielleicht von Menschen, von denen wir es gar nicht erwarten. Ich habe eine Bekannte im Rheinland, eine Facebook-Freundin, die hat mir neulich noch geschrieben, dass sie auch ein Problem hatte, da nicht mit umgehen konnte und jetzt sich irgendjemand suchen wollte, mit dem sie drüber redet. Das machen wir ja gerne. Wir suchen uns dann jemand und reden mit dem drüber, fragen nach seiner Meinung und freuen uns, wenn er unserer Meinung ist. Und dann hat sie sich erinnert an eine Predigt, die sie gehört hatten und da wurde dann gesagt, wir sollen ja unser Heil nicht bei Menschen suchen, sondern bei dem Herrn. Und hat das ins Gebet gelegt, hat ihm das erzählt und hat das mal gut sein lassen. Und am nächsten Tag ruft sie eine entfernte Freundin an aus einer ganz anderen Gemeinde, die sie schon lange nicht gesprochen hat und Ja, die sagt ihr, sie hat den Eindruck, Gott, also sie müsste sie anrufen und sagen, dass Gott ihr gesagt hat, sie soll ihrem Herzen folgen. Die Gedanken, die sie da hatte, waren gut und sie soll das einfach weiter verfolgen, so sinngemäß. Runzelt es ein bisschen mit der Stirn, ich habe das jetzt. Jedenfalls war das das erste Mal in ihrem Leben, dass irgendwer für sie einen Eindruck hatte und sie war absolut platt, war aber für sich bestärkt. Das sind für mich zwei Sachen, wo ich sage, okay, sie hat das erfahren, das ist schön. Sie hat sich dem Herrn zugewendet und er hat über einen Menschen geantwortet. Und ich freue mich über Menschen, die so sensibel sind, das einfach aufzunehmen. Ja, so ein Gedanken, das wird ja in ihr dann auch ein Gedanke gewesen sein, ruf die doch mal an und sag ihr das. Und dann musst du dich ja erstmal überwinden. Das musst du doch erstmal tun. Und ich wünsche uns, dass wir da alle wirklich sensibler werden. Ich habe so einen Gedanken am Freitagmorgen auch gehabt. Auf der Arbeit musste ich irgendwas nachfragen, was Dienstliches, und habe mich irgendwann mal Dienstag oder was, wollte ich eine Kollegin in, ach, ich weiß gar nicht, wo die sitzt, Leipzig oder so, versucht anzurufen, da war die nicht da. Dann haben wir uns ein paar Mal verpasst. Und am Freitag hat sie mich dann angerufen. Das fand ich dann ganz klasse, weil ich hatte ja eine Frage. Und sie hat mir das erklärt. Wir kommen auch relativ schnell ins Gespräch. Sie macht dort den gleichen Job, den ich hier in Hamburg mache. Und ich habe dann noch so gefragt, was hast du denn vorher gemacht und. Und hat sie mir das erzählt. Also ich kenne schon fast die halbe Lebensgeschichte. Das ist unglaublich. Und das alles innerhalb von, also das war nicht länger wie 6-7 Minuten. Und es kommt raus, sie ist krank. Deswegen hat sie Karriere an den Nagel gehangen. Sie hat MS. Und in mir kam ein Gedanke hoch. Frag sie, glaubst du an Gott? Ich bete für dich. Ich möchte für dich beten und so weiter. Ich habe für sie gebetet. Aber ich habe es ihr nicht gesagt. Nicht in dem Gespräch. Heute ärgere ich mich, weil der Gedanke war bestimmt von Gott. Aber ich habe es nicht ausgeführt. Und ich glaube, da müssen wir lernen. Das, was manchmal wie ein spontaner Gedanke ist, dann auch einfach zu tun. Denn was passiert? Hätte ich gesagt, glaubst du an Gott? Hör mal, ich werde für dich beten. Was wäre denn passiert? Selbst wenn es nicht von Gott gekommen wäre, wenn es aus mir gekommen wäre. Was wäre passiert? Nichts. Sie hätte es gewusst. Wir wären vielleicht auch darüber ins Gespräch gekommen. Oder sie hätte einen Gedankenanstoß. Aber das Schöne ist, Gott schenkt uns ganz viele neue Gelegenheiten. Wir können da wieder rein. Und ich glaube, dass er uns, und so steht es in der Bibel, einfach in vorbereitete Werke hineinschickt, dass er ja, uns da in Aufgaben hineinstellt, die wir wirklich lösen können. Ja, vielleicht an der Stelle noch was Persönliches. Gott kann auch durch Träume reden. Ich bin ja jemand, der träumt, also ich träume bestimmt, ganz sicher. Ich weiß auch manchmal, dass ich träume, aber ich weiß nicht mehr, was ich träume. Meine Frau weiß das, also ich glaube, immer. Könnte ich mir vorstellen. Also wir reden ja drüber und ne, wenn wir fragen, hast du geträumt? Ja, ich habe geträumt. Was denn? Ja, keine Ahnung. Ich vergesse das. Das ist dann nicht mehr präsent. Selbst wenn ich mich morgens versuche, dran zu erinnern. Dann weiß ich, ja, ich bin die Nacht mal aufgewacht, da war irgendwas, aber... Und da in der Bibel steht, dass Gott durch Träume redet, habe ich das für mich innerlich mit notiert und habe am Freitag gesagt, okay, das ist unser Thema. Wenn du durch Träume redest, dann rede mal zu mir. Da bin ich so ein Stück weit wie der Gideon. Und ja, Ich bin gestern Morgen aufgewacht und wusste, was ich geträumt habe. Und es hat auch in mein Leben gesprochen, aber es ist nicht so, wie ich mir es vorstelle. Und wenn das nicht so ist, wie man sich das vorstellt, dann verdrängt man das eigentlich lieber. Und weil ich ein Harter bin, habe ich gestern Abend Gott gesagt, hör mal, wenn du durch Träume sprichst, dann sprech zu mir. Irgendwas, was ich heute erzählen kann. Und wie gesagt, ihr könnt Claudia fragen, ich kann mich an Träume normal nicht erinnern. Und heute Morgen wache ich auf, also direkt nach dem Traum, und es war sehr schön inszeniert und es kam ein Lied zum Schluss vor. Ich glaube, das war dann wichtig. It's a Miracle. Und ich bin so der englischen Sprache nicht so mächtig. Ich wusste schon ungefähr, was das heißt. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt. Ja, das war ein Wunder. Warum träume ich, der überhaupt kein Englisch spricht, dann von einem englischen Lied und so? Hallo? Gott spricht durch Träume. Ich glaube, Gott spricht durch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu uns. In dem Augenblick, wo du ihn suchst. Vorher nicht. Es gibt Voraussetzungen, die sind einfach da. Die brauchst du, um Gott zu hören. So wie der Samuel, da war die Voraussetzung schon da. Der hat beim Heiligtum geschlafen, er war in der Nähe Gottes. Der konnte von Gott angesprochen werden. Er war innerlich schon bereit, obwohl er es gar nicht wusste. Wenn wir Gottes Stimme hören wollen, dann ist es ganz wichtig, zu Jesus zu gehören. Ihm nachzufolgen. Die Bibel spricht davon, dass derjenige, der Jesus nicht nahe folgt, die Stimme gar nicht hören kann. Der versteht das nicht. Der kann das nicht verstehen. Das ist auch nichts, was wir lernen können, sondern das ist was uns geschenkt wird. Wichtig ist auch die Bereitschaft, das zu tun, was Gott uns dann sagt, dass sie da vorhanden ist. Dass wir nicht sagen, oh Gott, jetzt red mal zu mir, einfach damit ich die Sache mal überdenken kann, was es noch für Möglichkeiten gibt. Das möchte Gott so nicht. Wenn Gott uns etwas sagt, dann erwartet er auch, dass wir das tun. Und er macht das im Grunde dann, wenn wir ihn suchen. Wer mich sucht, wird mich finden. Warum sollte Gott uns etwas sagen, wenn er sowieso weiß, dass wir es nicht tun? Gott ist allwissend. Und die dritte Voraussetzung, die aus meiner Sicht da ist, ist dieses Schweigen und Zuhören. Wie viele Christen beten wie so Mikrofonbeter? Es geht nur in eine Richtung. Ich erzähle, ich sage Gott das. Und das ist auch, das muss ja nichts Schlimmes und nichts Schlechtes sein. Ich kann Gott danken, ich kann Gott loben, ich kann Gott meine Bitten vorbringen. Aber wenn ich dann auflege, wenn ich es mal so nennen darf, wenn ihr mit irgendjemandem telefoniert und ihr erzählt nur und legt dann auf, dann ja, ist das nicht, ihr habt den Eindruck, der hat überhaupt kein Interesse an mir. Also wenn ihr von so jemandem angerufen werdet. Mir ist das mal passiert. Da habe ich jemanden angerufen, weil ich etwas sagen wollte. Und dann sagte er, gut, dass du anrufst. Ich habe gerade an dich gedacht. Und danach hat er das Gespräch beendet und dann saß ich da. Was war das denn jetzt? Ja? Wie oft beten wir denn so mit dem Herrn? Geben ihm keine Gelegenheit, uns irgendwas zu sagen. Bei diesem Hören ist das ja auch wichtig, wie wir zuhören. Es gibt ja verschiedene Ursachen, schlecht zu hören. Es, ne, es kann genetisch bedingt sein, dass man schlecht hört. Da gibt es heute schon Hilfen. Oder man kann sich operieren lassen, wo es geht. Oder man kann Hörgeräte tragen. Aber es gibt halt auch viele Sachen, ich nenne es mal so Beschallungsquellen, die wir einfach laufend anhaben, die uns vom Hören abhalten. Wenn Claudia manchmal was erzählt und ich bin noch auf dem Handy eine Mail am Schreiben, vielleicht ist das bei Männern schwieriger, weil wir uns immer auf eine Sache konzentrieren, dann fragt sie, hast du überhaupt zugehört? Und sagt, ja, natürlich. Ne? Und ich kann so ganz grob, so kann ich das mitgehen, aber bin mir nicht sicher, ob ich immer den Kern treffe. Also das kann ja schon mal daneben gehen. Der Ansgar Hörsting, der hat am letzten Samstag halt auch so ein kleines Büchlein kurz gestriffen. Das heißt, der weiße Neger wunderbar. Kennt das jemand? Okay, das ist, also der hat sich, jetzt muss man sagen, Ansgar Hörsting ist ja jahrelang Leiter der Allianzmission gewesen und war dann auch viel im Ausland und in Afrika und weiße Neger in Afrika, das ist schon schwierig, weil die nicht nur gestraft sind dadurch, dass sie Albinos sind, dass sie mit der Sonne richtig Probleme haben, Hautkrebs bekommen und so weiter. Die werden auch da teilweise ausgegrenzt, also denen geht es richtig mies und er hat sich schon tierisch aufgeregt, dass er einen Buch drüber macht, der weiße Neger wunderbar. Aber als er dann irgendwann mal in einer Bücherei war und ihm das Buch so in die Hände fiel, weil er kannte nur den Titel, dann hat er gesehen, oh, das geht ums Verhören, um Sachen anders, die man anders versteht, wie sie eigentlich gemeint sind. Und da werden vorwiegend Schlagertexte und so beim Mitsingen und dass da völlig andere Sachen bei rauskommen. Und Claudia hatte gestern, ich habe mir das bestellt, ich habe ein bisschen quer geguckt, Claudia hat gestern noch mir was vorgelesen. Da geht es um ein Lied, da hat man gehört, Gott der Herr hat 7 Zähne. Ja, da staunt man ein bisschen und das Lied heißt, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und dann kommt die Szene, Gott hat sie gezählt. Und da hat irgendeiner verstanden, Gott, der Herr hat 7 Zähne. Und der Titel kommt, also der weiße Neger wunderbar kommt eigentlich daher von der Mond ist aufgegangen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt die Stelle, der weiße Nebel wunderbar. Ja, und da hat dann irgendeiner verstanden, der weiße Neger wunderbar. Ne? Daraufhin hat er so eine Kolumne geschrieben und auf die Kolumne haben ganz viele Leser ihre Meinungen, jetzt hat er schon 3 Bücher geschrieben, der Typ. Ne? Also ich meine, jetzt ist schon ganz, ganz viel. Ne? Aber so leicht geht das. Und wenn wir im englischen Text geht das natürlich ganz genauso. Wenn wir das oft genug singen, dann glauben wir, das ist auch so. Ja? Also bis uns einer wirklich sagt, nee, das ist anders. Ne? Manchmal meint man im deutschen Schlager, die machen das extra, weil das schon im Original keinen Sinn ergibt. Aber dann gibt es auch die Sache des Verhörens, wenn ich in irgendeiner anderen Situation bin und die Sache anders verstehe, wie derjenige, der es mir sagt, das ist mir auch am Freitag war ich, glaube ich, mit dem Hund laufen. Freitag war, glaube ich, schönes Wetter. Wir waren spazieren und ich hatte, glaube ich, eine dicke Jacke dabei und habe die Jacke ausgezogen, habe die Jacke in der Hand, den Hund in der anderen Hand, komme in Wintermoor an einem Haus vorbei, da lädt eine Frau gerade ihr Auto aus. Und wegen dem schönen Wetter habe ich gesagt, das ist viel zu warm für eine Jacke. Meinte natürlich, ich habe die Jacke ausgezogen, ne, und Und sie hat die Schweißperlen schon auf der Stirn, ne, und sagt, ich habe die Jacke nur angezogen, weil ich sie nicht tragen wollte. Und ich habe gesagt, das wollte ich doch gar nicht sagen. Ja. Aber so kann das da auch ankommen. Dann ist wichtig, das im Grunde auch zu hinterfragen und da auf einen Konsens zu kommen. Es passiert sehr schnell, dass wir was falsch verstehen. Und das kann auch mitunter natürlich passieren, wenn wir denken, Gott hat das und das gesagt. Deswegen ist es wichtig, mit ihm einfach im Gespräch zu bleiben, das auch zu hinterfragen. So wie Gideon halt einmal gesagt hat, okay, wenn du mich auswählst, weil der Herr kam zu ihm und sagt, du starker Held. Und dann hat er sich wahrscheinlich umgedreht. Wen meinte er? Das kann doch nicht ich sein. Und er wollte Bestätigung von Gott haben. Er hat gesagt, dann mach doch, dass die Wolle nass ist und das Drumherum trocken. Und dann hat Gott das gemacht. Und das hat ihm nicht gereicht. Und am nächsten Tag sagt er, jetzt will ich, dass die Wolle trocken ist und das Drumherum nass. Und es hat auch funktioniert. Das ist so wie mit dem Traum in den letzten beiden Tagen. Ich bin immer noch sehr verwirrt, weil, wie gesagt, das für mich völlig außergewöhnlich ist. Ich glaube, Gott möchte uns sagen, Mensch, probier das aus. Jeder Einzelne. Das kann für jeden ein ganz anderer Weg sein. Gott spricht euch da echt individuell an. Es ist einfach wichtig, dass wir uns darauf einlassen und dass wir ihn suchen, dass wir das wollen und dass wir auch akzeptieren, das zu tun, was er uns sagt. Und wir können sicher sein, das ist gut. Auch wenn wir denken, das ist komisch. Da würden wir vielleicht selber gar nicht drauf kommen. Was hatten wir denn letzte Woche hier? Was wurde uns denn da zugesprochen? Da ist das Volk um Jericho rumgezogen mit, keine Ahnung, Trompeten und einfach nur um die Stadt gegangen, 6-mal. Und am 7. Tag, glaube ich, 7-mal. Oder am 6. Tag 7-mal. Da muss ich nochmal nachlesen. Aber das macht nicht, aus menschlicher Sicht nicht wirklich Sinn. Und trotzdem ist es der Weg Gottes. Und so gibt es Dinge in deinem persönlichen Leben, wo du selber sagst, ob das jetzt so... Ich glaube, wir dürfen uns da einfach ein Stück weit drauf einlassen. Wenn du sicher bist, dass der Gedanke oder das Bild oder der Zuspruch von Gott ist für dich, dann mach's. Und dann wirst du Erfahrungen machen. Sich einfach drauf einlassen. So wie Petrus, dem zugesprochen wurde, werf die Netze nochmal aus, die dann knackevoll waren. Ich habe heute Morgen noch so ein Bild zugeschickt bekommen. Ich kriege morgens immer so Andachten zugeschickt und ERF hat so Karikaturen. Da ist heute so ein Bild, ein Angler auf einem kleines Boot, die Angel auf der einen Seite raus und von der anderen Seite springen die ganzen Fische ins Boot. Gott ist so gut, ja? Auf ganz anderen Wegen. Und ich möchte, dass wir da praktisch einfach drankommen. Ich denke da an meine Kollegin, die ich bestimmt auch nochmal anrufen werde, dass wir einfach den Mut haben, das zu tun. Gott lohnt das. Manchmal kommen die Hinweise einfach von außen, so wie bei dem Samuel. Erst als Eli wirklich erkannt hat, der Herr spricht zu ihm, zu Samuel, dann konnte er ihm das sagen, dann war er auch bereit, das zu empfangen. Und aus Samuel war eine ganz wichtige Figur. Er hat nachher halt David gesalbt und es ist ja viel über ihn zu lesen. Es lohnt sich übrigens, die Geschichte zu lesen. Das ist sehr, sehr spannend. Bemerkenswert finde ich auch noch, dass Gott dann erst richtig anfängt zu reden, als Samuel wirklich sagt, sprich, dein Diener hört. Als er bereit ist, als er genau wusste, das ist der Herr und jetzt höre ich zu. Und dann geht's los. Und das wünsche ich uns einfach, dass wir in diese Situation kommen, dass wir wissen, jetzt hat der Herr gesprochen, jetzt spricht der Herr, jetzt höre ich zu und dann mache ich es auch. Wenn ich das noch ganz kurz zusammenfassen darf, dann möchte ich sagen, einfach Gott möchte mit dir reden, möchte in ein Gespräch reinkommen, möchte nicht nur, dass du nur ausspeicherst und dann wieder wegläufst, weil du so viel beschäftigt bist, sondern dass du dir einfach auch Zeiten einrichtest, Zeiten der Stille, wo du hörst. Ich kämpfe da auch mit. Und ja, ich wünsche uns allen die Erfahrung, die wirklich unser Leben dann verändern. Und ich wünsche uns auch, dass wir davon uns dann erzählen können, dass wir daran teilhaben können, weil ich glaube, das macht ein Stück weit einfach Gemeinde aus. Dass wir, also ich komme dann auf Ideen, auch für irgendwas zu beten, wenn ich das von jemand anders gehört habe. Und ich denke, ja, Mensch, könnte ich ja auch einfach drum beten. Ja? Und erst dann mache ich die Erfahrung. Wenn ich es nicht tue, werde ich keine Erfahrung machen. Die Voraussetzung ist, die Bibel zu kennen. Und auch da haben wir alle noch Lücken. Es reicht nicht, einfach mal was davon gehört zu haben. Es reicht nicht, nur hier was davon zu hören. Ich glaube, da sind wir jeder selber gefordert. Ich denke, das erwartet der Herr einfach von uns. Und auch da gibt es bei dem einen oder anderen bestimmt noch Potenzial nach oben. Auch bei mir. Jede Menge. Wir dürfen festhalten, dass Gott auf ganz individuelle Weise zu uns redet. Ganz verschieden. Manchmal so, wie wir es gar nicht denken. Wir haben schon Plakatwände angesprochen. Oder Lieder. Lieder habt ihr bestimmt auch schon mal alle gehabt. Ne? Das ist ein Lied, hast du tausendmal gehört und auf einmal wird dir der Text ganz groß und da rollen die Tränen und es ist einfach unglaublich. Er spricht in dein Leben hinein und ich rate euch, seid einfach bereit, seid aufmerksam, achtet drauf, rechne mit ihm. Dann spricht er zu dir. Amen. Lass uns noch beten. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ja, und du siehst unsere Bemühungen und wir reden zwar oft zu dir, aber ich denke, also ich kann da von mir reden, ja, mir fehlt oft einfach das Wollen auch, mich einfach hinzusetzen und dir zuzuhören. Danke, dass du nicht sauer darüber bist und ja, dass du uns nicht böse bist, wenn wir an der Stelle versagen und ja, du bist derjenige, der uns da verändern kann. Und ich bitte dich einfach, nimm das in die Hand. Sprich du in unser Leben hinein. Ja, schenk du uns das Verlangen, dass wir da einfach immer tiefer hinein wollen. Schenk uns Erfahrungen, die wir austauschen können. Ja, speziell jetzt in der nächsten Woche bitte ich dich um für jeden Einzelnen, dass wir Erfahrungen mit dir machen, ja, die uns wirklich im Herz treffen, die uns verändern. Du hast das im Griff. Du hast ja so eine Art Wachstumsplan für uns und ja, du machst das in Schritten. Das ist ein langer Prozess, der wird unser Leben lang dauern. Und wir wissen, dass du das gut machst, denn du führst es zu einem guten Ende. Danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast. Amen.